Kapitel 8, Übung A24. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Maschine. Kühlschrank. Fahrscheinautomat. Russisch. Schreiben. Löschen. Waschen. Fisch. Sprechen. Spanisch. Sprache. Spülen. Spielen. Stehen. Studie. Verstehen. Streiten. Welche Sprachen sprechen Sie? Hast du die Wäsche in der Waschmaschine gewaschen? Der Fischer fischt frische Fische. Hast du keine Geschirrspülmaschine?